26. Wie erkennt man nun den abkommandierten männlichen oder weiblichen Geschlechtes, wird der Leser fragen, der im Angesicht der unwiderleglichen Tatsache, dass die Deutschen mit ihrem Parteigetriebe dazu verdammt sind, einen nutzlosen und aufreibenden Kampf aller gegen alle so lange zu führen, bis als einziger Sieger Zion überbleibt, sich nun doch allmählich hat überzeugen lassen, dass unsere Behauptung und sie allein die wahren Ursachen dieses trostlosen Missgeschickes aufdeckt. Dass das Geld der hauptsächliche und ewige Faktor ist, der haltlose Naturen auf Zions Seite immer wieder und wieder sanft hinüberzugeleiten vermag, ist naheliegend. Und es gilt nunmehr zu untersuchen, welche Menschen es sind, die namentlich diesen Allerweltsköder verfallen. Da ist es denn klar, dass eitle und lebensgierige Elemente, die viele Jahre hindurch nicht imstande waren, ein ihren Begierden gemäßes Leben zu führen und nun vielleicht aus unbestimmten Hoffnungen auf diesem Wege ihren scheinbar mit der politischen Laufbahn kaum zusammenhängenden geheimsten Wünschen näher gerückt zu werden, sich der Politik in die Arme werfen, durch ein Geschäft zu gewinnen sind, bei dem der Bankmann, der als guter Psychagoge rasch zu wittern weiß, wo die eigentlichen Bestrebungen so mancher Politiker zu suchen wären, sie mitnimmt. Nun male man sich den Geisteszustand eines von keinem großen Ideen getragenen Mannes aus, der Jahre hindurch kümmerlich und mühselig um den Alltag ringen musste und nun über Nacht durch die Großmut eines Geldgewaltigen ohne eigentliche Bestechung über eine Summe verfügt, zu deren Gewinnung er im eigensten Berufe viele Jahre verdrossener Arbeit hätte aufbringen müssen. Wie sieht er nun das Leben mit einem Male anders an? Wie töricht und verächtlich erscheint ihm derjenige, der uneingeweiht in die wahren Zusammenhänge, in den Alltagskarren eingespannt dahinkeucht, indes er nun aufrecht und überlegenen Lächelns auf jenen, ja auf seine eigene armselige Vergangenheit herabschaut. Mit wilder Gier wird er sich den neuen Möglichkeiten hingeben und bald, scheinbar noch im alten Lager stehend, das willfährigste Werkzeug jener Mächte sein, die nunmehr sicheren Triumphes wissen, dass ein derart Kompromittierter ihnen auf Lebenszeit und auf Gnade und Ungnade verfallen bleibt. Ist doch uralte Weisheit bei ihnen, gerade solche Elemente zu ihren Abkommandierten zu machen, da nur solche Personen zum Berufe zugelassen werden, deren Vergangenheit irgendeinen dunklen Punkt aufweist. Dieses Schandmal würde sofort vor aller Öffentlichkeit enthüllt werden, sobald ein Verstoß gegen das Berufsgeheimnis vorliegt. Die Weisen von Zion, Seite 106. Beziehen sich diese Sätze zwar mehr auf den Journalisten, so ist doch im politischen Leben der Übergang von Politik zur Journalistik ein so schwankender, dass wir diese Methoden, Abkommandierte durch eine Schuld auf Lebenszeit zu binden, in diesem Zusammenhange zitieren können. Außer den Lebenshungrigen sind die vielen Gruppen der von der Gesellschaft gekränkten, beleidigten und aus irgendeinem Grunde ausgestoßenen die berufenen Helfershelfer Zions zu allen Zeiten gewesen. Wer von einer Sozietät, der er von Geburt aus angehörte, aus irgendwelchen Gründen ausgeschieden worden ist, wird unweigerlich durch das derartig in ihm hochkommende Ressentiment zum Todfeinde seiner früheren Genossen, deren bloßer Anblick ihn, den Ausgestoßenen, vorerst mit vergeblicher Sehnsucht, dann mit Groll, Bitternis und Verzweiflung, endlich aber mit Ingrimm, Hass und Rachbegierde erfüllt. Da aber ist es immer wieder der Jude, der ihn mit Liebe und Güte im tiefen Missverständnis eigenen Abgewiesenseins an sich lockt, ihn und seinen neuen Standpunkt bejaht und bei Verneinung der einstigen Standes- und Berufsgenossen mit schlauer psychagogischer Witterung in Wort, Rat und Tat unterstützt. So sehen wir denn verkrachte und herabgekommene Aristokraten, ganz abgesehen von dem probaten Wege der Geldheirat, immer wieder zu jüdischen Helfershelfern gemacht, wie die in solchen Kreisen abgewiesenen, angeheirateten Aristokratenfrauen als geeignetste Werkzeuge Zions verwendet. Endlich aber sind die durch angeborene körperliche Defekte zu einer lebenslänglichen Verneinung von Seiten der Welt traurig Vorbestimmten geradezu die geborenen Helfers Zions zu nennen. Jeder Krüppel, jeder an einem zu erotisch natürlicher und gesellschaftlicher Entfaltung untauglich machenden Gebrechen sieche, wird zum Verneiner seiner Artgenossen und also von Zions sicherem Instinkte für seine Zwecke gewonnen. Wir haben zu wiederholten Male derartig körperlich defekte Individuen als Abkommandierte Zions, als Freimaurer und willfährige Werkzeuge der israelischen Allianz in Redaktionen und Verlagshäusern, in Clubs und Vereinen zu agnoszieren Gelegenheit gefunden und hütet euch vor den Gezeichneten, muss für den arglosen Deutschen, der sich so trostlos schlecht in die Seele eines derartig unglückselig auf Lebensdauer Verneinten hineinzudenken weiß, die geltende Parole werden. Was aber die Abweisung einer ersten Liebessehnsucht, die Bevorzugung des Wohlgeratenen und gerade Gewachsenen, die fürchterliche Erkenntnis, für ein ganzes langes Leben in einem verhassten, defekten Körper eingeschlossen zu bleiben, aus einem Menschen verändernd und böseste Süchte aufwühlend zu machen vermag, das ahnt der biedere, fantasielose Deutsche, wenn er einen derartig Unglückseligen begrüßt, an sich zieht und dauernd neben sich beschäftigt, in den seltensten Fällen. Denn täte er's, dann wüsste er, dieser Mensch muss durch Uranlage der Feind seiner Artgenossen sein und wird dank Zions besserer Seelenkunde mit seinen Racheinstinkten unweigerlich ins feindliche Lager herübergezogen. So sehen wir denn, dass alle körperlich oder seelisch Defekten, alle kranken, angekränkelten und gekränkten Zions Bundesgenossen unter den Wirtsvölkern seit alters gewesen sind. Und eine Parteisäuberung, die ihr Augenmerk auf diese Elemente namentlich lenken würde, hätte leichtes Spiel. Nun aber wollen wir uns die tausenderlei Tätigkeiten und Entfaltungsmöglichkeiten Abkommandierter im öffentlichen Leben etwas näher ansehen und durch einige Beispiele den verdutzten Deutschen auf die Fährte führen, welche zu verfolgen im jeweiligen Einzelfalle dann doch ihm selber überlassen bleiben muss. Wir können das Augenmerk nur auf die entsprechenden Dinge hinlenken, nicht aber sehen lehren. Erlernt der Deutsche dies nicht, aus alter Verschlafenheit durch unsere Hinweise aufgescheucht in selbstständigem Gebrauche seiner ihm doch gegebenen Organe, so ist er verloren. Und kein Exempel, kein dargezeigter Einzelfall kann ihn befähigen, im eigensten Lebensbereich Analoges zu erkennen, denn Erkenntnis kann geweckt, nicht aber eingepfropft werden. Zur höchsten Vollendung gelangt das abkommandierten Wesen dadurch, dass die in sämtlichen Parteien verteilten Herrschaften überall das Schwindelmanöver scheinbarer Parteizusammengehörigkeit aufführend, sich in Verhetzung der Parteien gegeneinander, Verschärfung und Vertiefung der Gegensätze, ja Schaffung von Konflikten und Meinungsverschiedenheiten satanisch schlau in die Hände arbeiten können. Die Methode hierzu ist jedes Mal ein unter der Maske unerschütterlich feststehender deutscher Gesinnung listig konstruiertes Dilemma, in welches man die andere Partei derart versetzt, dass, was immer geschehen mag, die Unvereinbarkeit der Gegensätze zu Hass und Hader aller gegen alle derart gesteigert und aufgepeitscht wird, dass der Grundsatz, die Deutschen getrennt marschieren zu lassen, um sie vereint umso sicherer zu schlagen, seine Triumphe feiert. Hierbei will es die Tragik des deutschen Volkes, dass gerade jene Fraktionen, welche die unverfälscht deutschesten Elemente beherbergen, auch immer gleichzeitig die trägsten, aktionsunfähigsten und unbeweglichsten sind, während begreiflicherweise jene Gruppen, in welchen eben jener Geist der Beweglichkeit seine unentlarvte Gemeinherrschaft ausübt, alsbald die Übergeordneten und Führenden werden. Nach diesem trostlosen Gesetze nun werden es immer die mit abkommandierten gesegneten Verbände sein, die an führende Stelle gelangen, so zwar, dass nach geraumer Zeit der Abkommandierte unweigerlich seiner Gesamtpartei als Führer voranschreitet.